Your selection is quite shoddy. You're wasting my time. Martin Landau haben Sie da gerade gehört in einer seiner größten Rollen als Stummfilmstar Bela Lugosi in Tim Burtons Ed Wood. Dafür gab es dann auch den Oscar als bester Nebendarsteller. Diesen Montag ist Martin Landau im Alter von 89 Jahren gestorben. Und diese traurige Nachricht fügte sich dann doch so ein bisschen in ein Thema, das wir schon vor einem Monat hier eingeplant haben. Denn Ed Wood, das war ja auch ein Film komplett in Schwarz-Weiß. Eine Methode, die gerade jetzt sehr präsent ist auf unseren Leinwänden. Zum Beispiel nächste Woche, da kommt The Party von Sally Potter und Paradies von Andrei Konchalowski. Zwei Spielfilme in unsere Kinos, die komplett in Schwarz-Weiß sind. Doch auch jenseits des Arthouse wollen Regisseure immer häufiger auf Farbe verzichten. James Mangold zum Beispiel, der brachte eine Schwarz-Weiß-Variante seines Blockbusters Logan in die Kinos. Und das gleiche machte auch der Australier George Miller mit seinem Erfolgsprojekt Mad Max Fury Road. Was hat das zu bedeuten? Und warum verzichten jetzt immer mehr Regisseure auf die Farbe? Darüber spreche ich jetzt mit Anke Lewicke. Hallo. Hallo. Ganz in Farbe übrigens an dieser Stelle. Ich reiche die Frage auch sofort an dich weiter. Wie erklärst du dir das eigentlich? Ja, vielleicht müssen wir uns ein bisschen auch an die eigene Nase fassen. Also ich meine, wann thematisieren wir in unseren Besprechungen eigentlich Farbe? Es geht um Kameraeinstellungen, es geht um Schnitt, um Kadrierung und so weiter. Aber ganz selten um Farbe. Und auch wenn man sich die Filmtheorie anschaut, dann geht es eher ums Licht. Und Kameramänner reden auch immer lieber über die Lichtsetzung. Und da hat man direkt so Assoziationen, Licht, Poesie, Licht und Schatten. Dann ist man direkt beim expressionistischen Film, beim Film noir. Und vielleicht ist es einfach auch so, dass wir so wenig über die Farbe im Kino reden, weil Farbe selten autonom eingesetzt wird, sondern Farbe wird eigentlich nur meistens eingesetzt, um die Wirklichkeit zu reproduzieren. Und das ist natürlich heute noch leichter. Dank der digitalen Technik kann man Farbe wirklich sehr realitätsnah, also die Wirklichkeit ins Kino bringen. Und vielleicht ist das einfach jetzt auch die Herausforderung, die die Regisseure suchen, mit dem Schwarz-Weiß wieder ins Abstrakte zu gehen. Und vielleicht ist der Schwarz-Weiß-Film ja auch eine ganz eigene Kunstform. Ich meine, Bleistiftskizze ist auch was anderes als ein Ölgemälde. Also es gibt so eine andere Herausforderung. Und es ist ja so, dass man mit dem Schwarz-Weiß wirklich eine eigene Wirklichkeit erschaffen kann und nicht nur eine Wirklichkeit imitieren. Ist das denn bei diesen neuen zwei Filmen, bleiben wir doch einfach in der aktuellen Startwoche, Sally Potter's The Party ist Schwarz-Weiß. Warum hat sie das gemacht? Ja, ich finde das so ein bisschen offensichtlich bei ihr. Das Ganze will eine Screwball-Komödie sein, eine Gesellschaftssatire. Also zitiert man einfach das Schwarz-Weiß aus der Zeit der Screwball-Komödie. Dann ist es ja eine Art Kammerspiel. Schwarz-Weiß macht es so ein bisschen alles geschlossen. Und ich habe mir aus Spaß an der Freude eben nochmal den Trailer angeschaut. Da siehst du in einer Minute 8 Lichtquellen. Da ist eine Stehlampe, da eine Hängelampe, da noch eine Bürolampe. Aber mit den Figuren und dem Licht wird einfach gar nichts gemacht. Also so ein Lichtkegel sieht vielleicht noch manchmal ganz schön aus. Aber dass es da ein Zusammenspiel gibt oder so, das habe ich in den ganzen Film nicht gesehen. Dann ist es auch so banal, die tragen fast alle auch noch schwarz-weiße Sachen. Die einen schwarzen Anzug, weißes T-Shirt, die anderen weißes Kostüm. Und da passiert aber inhaltlich nichts mit. Und deshalb finde ich so, wie Sally Potter dieses Schwarz-Weiß einsetzt, finde ich eigentlich ein bisschen manieriert und kunstgewerblich. Also Schwarz-Weiß als Gimmick vielleicht, so können wir es festhalten. Andrei Konchalowski kommt ja schon von einem ganz anderen Planeten, um ehrlich zu sein. Dort ist Schwarz-Weiß ein Hinweis auf die Vergangenheit, auch ein sehr beliebter Schachzug von Regisseuren. Ja, es geht um Schuld und Sühne während des Dritten Reiches, Überleben durch Verrat, aber ich weiß nicht, ob hier das Schwarz-Weiß nicht noch mehr ist als nur Zeichen der Zeit. Natürlich hat man in den 40er Jahren während des Holocausts mehr noch Schwarz-Weiß gedreht. Natürlich sind die überlieferten Dokumente alle Schwarz-Weiß, könnte man sagen. Deshalb hat das Schwarz-Weiß gedreht. Aber Schwarz-Weiß hat ja auch immer so was Abstrahierendes. Und vielleicht geht es ihm auch ein bisschen darum, diese Schuldfrage ins Metaphysische zu überhöhen. Und da ist also das Schwarz-Weiß vielleicht ein abstrakter Raum. Und wenn man diese Verhörsszenen in dem Film nimmt, die sind ja dann auch ganz hemmungslos streng im Schwarz-Weiß ausgeleuchtet, sodass diese Personen, die da verhört werden, wirklich auch alleingelassen sind mit ihrer Schuld, mit ihrem moralischen Gewissen. Ich glaube, der Erste, der das so ganz bewusst gesetzt hat und auch viele schockiert oder überrascht hat, das war damals Steven Spielberg in Schindlers Liste, wo er auch die gleiche Zeit aufarbeitet und dort eben auch auf Farbe verzichtet hat. Ja, und wenn man jetzt die Interviews mit Spielberg liest, sagt er ja immer, das war für ihn eine moralische Verpflichtung. Er hat sich unheimlich viele Dokumente, Archivaufnahmen angeschaut. Die waren alle schwarz-weiß. Also alle Erinnerungen, die es gibt, sind schwarz-weiß. Deshalb konnte er seinen Film auch nur schwarz-weiß drehen. Und ihm ging es da um zwei Sachen. Er wusste schon, wenn er das in eine Spielfilmform bringt, dass er natürlich dramaturgische Mittel benutzt und alles. Also eigentlich einer unerzählbaren Geschichte eine Dramaturgie gibt. Aber gleichzeitig hat er das eben versucht, mit seinen Bildern aufzufangen, mit diesen wirklich sehr genau präzisen Schwarz-Weiß-Bildern, wo er eben den Schrecken der Geschichte immer mit auch einfangen wollte. Mhm. Und da hat er natürlich schon sehr detailliert gearbeitet und sehr präzise. Das natürlich kann man dem Film eine Katharsis am Ende vorwerfen, aber trotzdem sind mir einzelne Bilder in Erinnerung. Und gerade wenn die Kinder sich dann in der Toilette verstecken müssen und alles, das habe ich wirklich noch sehr präsent. Ist das auch vielleicht eine Idee, die Michael Haneke hatte, als er fast 15 Jahre später das Weiße Band drehte? Ja, denke ich auf alle Fälle. Und Haneke hat dann ja wiederum immer gesagt, wir sollen an die Fotos unserer Eltern, Großeltern oder bei dir Urgroßeltern erinnert werden. Und mit diesen Erinnerungen, mit diesen Schwarz-Weiß-Fotografien in diese Geschichte reingehen, die ja so ein bisschen das Stimmungsbild vor dem Faschismus versucht festzuhalten. Und ich finde, das ist so ein ganz sinnliches Schwarz-Weiß. Also das stilisiert nicht, das überhöht nicht wie der expressionistische Film, sondern es ist wirklich die Textur dieser Zeit. Also man merkt ja auch, dass er einfach diese Anziehsachen dieser Zeit genommen hat, das Mobiliar, die Arbeitsgeräte. Und dadurch ist es so eine sinnliche Erfahrung. Durch das Schwarz-Weiß wird die noch konkreter. Und gleichzeitig hat das Schwarz-Weiß aber auch hier wieder diese weitere Ebene, dass sie nochmal was anderes eröffnet und dass man die Gewalt einfach so, ja, die Gewalt kommt regelrecht zum Vorschein durch dieses Schwarz-Weiß, die in dieser Zeit auch geherrscht hat. Soweit erstmal unsere erste Runde zum Thema Schwarz-Weiß-Kino. Retro-Trend, sollen wir es einfach mal genannt. Gleich sprechen wir weiter und fragen auch, wieso Blockbuster immer häufiger auf Farbe verzichten.